Der Winter ist vorüber, es lacht der Sonnenschein. Er schiebt die dunklen Wolken fort, es wird bald Sommer sein. Die Welt sieht plötzlich bunter aus, wenn alle Blumen blühen. Und jeder Schlumpf im Schlumpfenland kann seinen Schal ausziehen. Wenn der Sommer kommt, jeder Schlumpf sich sonnt und die Vögel bauen ihr Nest. Wenn der Sommer kommt, feiern wir gekonnt unser Sommerschlumpfefest. Und der Oberschlumpf tanzt auf seinem Strumpf den anderen etwas vor. Und der Flötenschlumpf hat das Ding verschlumpft, deshalb greift der Schlümpfe Chor. Pfeift mit, macht keine Witze. Unser Liedchen, das ist spitze. Wenn der Sommer kommt, tanzt dann jeder Schlumpf, endlich sind wir wieder froh. Wenn der Sommer kommt, hat sich's ausgeschlumpft, denn der Winter ist K.O. Wenn der Sommer kommt, jeder Schlumpf sich sonnt und die Vögel bauen ihr Nest. Wenn der Sommer kommt, feiern wir gekonnt unser Sommerschlümpfefest. Und der Oberschlumpf tanzt auf seinem Strumpf den anderen etwas vor. Und der Flötenschlumpf hat das Ding verschlumpft, deshalb greift der Schlümpfe Chor. Spring mit über eine Pütze. Doch verlier nicht deine Mütze. Wenn der Sommer kommt, dann ist Tanzen Trumpf, endlich sind wir wieder froh. Wenn der Sommer kommt, fühlt sich jeder Schlumpf wie der Mops im Park.